Dies ist für alle, die denken, dass sie meinen Style kritisieren müssen. Neulich laberte mich einer wegen meines Styles an. Sagte, ich soll vorsichtig sein, sonst wär ich dran. Er hätte was gegen Baggy Pants und Hip-Hop sowieso. Das wär kein Style, keine Musik, gehört lieber Techno. Denn mit der Vielfalt des Bum-Bum kommt er auch ohne Regen rum. Gelaber sei ihm viel zu dumm, da baut man sich die Birne krumm. Bei Techno kann man abdancen und schon Pillen schmeißen. Schlaghosen sind viel bequemer und nicht so scheiße wie fette, weite Sachen, in denen man so dick aussieht. Doch Rave-Klamotten betonen die Figur, ach und das Weed. Das ist doch wirklich cool, ihr geht Papa Oma logiert. Bist du nur ein Mann oder eher eine Birsch? Das geht raus an all die Säcke, die uns kritisieren. All die Jungs, die sich die Achselhaare abrasieren. All die Bitches, die sich auf Verruf mal nicht genieren. Und alle, die noch denken, sie wären besser als wir. Das geht raus an all die Säcke, die uns kritisieren. All die Jungs, die sich die Achselhaare abrasieren. All die Bitches, die sich auf Verruf mal nicht genieren. Und alle, die noch denken, sie wären besser als wir. Hast du etwas gegen mich und meinen derben Style? Treffe ich dich hiermit wie ein Zürn Kali Bein. Ich sag, ich bin Hip-Hop, Lifestyle einfach geil. Aber du sagst, ein Fetzen wäre ein besseres Teil. Ich denke, das ist an sich Sache, jedem das Seine. Aber dein ist nicht mir, sonst muss ich anfangen zu weinen. Denn mit sowas kann ich gar nichts machen, oh geschweige. Denn anziehen, denn dafür bin ich viel zu feige. Aber ich will auch nicht kommen und die Kleidung dissen. Sondern nur die, die in dieser Welt mitmischen. Denken, dass sie mich einfach dissen müssen. Und können sich's leisten, auf mich zu pissen. Das geht raus an all die Säcke, die uns kritisieren. All die Jungs, die sich die Achselhaare abrasieren. All die Bitches, die sich auf Verruf mal nicht genieren. Und alle, die noch denken, sie wären besser als wir. Das geht raus an all die Säcke, die uns kritisieren. All die Jungs, die sich die Achselhaare abrasieren. All die Bitches, die sich auf Verruf mal nicht genieren. Und alle, die noch denken, sie wären besser als wir. Dann hat er dann echt 50% reduziert. Ja, Wahnsinn. Dann habe ich gedacht, ja cool, den kaufst du jetzt. Und dann habe ich mir den halt gekauft und super stolz. Und dann habe ich ihn halt gleich auch in der Arbeit angezogen. Ey, und die ganzen Mädels waren super, super neidisch. Aha. Und halt alle ja. So, ey krass, du hast den Rock hier, der ist ja total cool. Ja, dann habe ich mich dann voll gefreut, weißt du. Und dann, ja, und dann, wie das halt so in der Arbeit ist, unterhalten wir uns halt die ganze Zeit über Klamotten und über Männer und über Parfüm und Make-up und Fingernägel und so. Ja, und das eine, die hat so unechte Fingernägel. Ey, das ist auch irgendwie, ja, ich find's ja schon cool. Ey, was legt denn der DJ da für einen Scheiß auf? Ey, jetzt pass mal auf, du laberst dir seit einer halben Stunde Scheiße und jetzt ist du auch noch mein DJ. Was geht?